Diese Szene besteht scheinbar nur aus einem Haufen kleiner, schwuler Grundschulmädels. Jeder Mensch mit nur ein wenig Stil, dem wird schlecht, wenn er euren Transenmüll aufgedrängt bekommt. Ihr seid der Meinung, dass ihr irgendetwas reißt? Das Einzige, was ihr reißt, sind Stricher. Es gibt nur eine Gruppe, die den Anspruch auf die Kronjuwelen in Deutschland hat. Also, nehmt endlich eure Schwänze auf euer Maul und werdet Männer. We kicked its ass!